B. Ich möchte Geld in die Schweiz überweisen. Füllen Sie bitte dieses Formular aus. Oh je, ich finde die Kontonummer nicht mehr. Tut mir leid, dann können wir gar nichts machen. Aber vielleicht kann ich die Nummer noch holen. Wie lange haben Sie denn geöffnet? Bis 12:30. Ja, das geht. Ich komme sofort wieder. Jetzt ist es ja erst 11:30. Gut, bis später.